Oh, ist das ein Wetter heute. Ah, hier ist es wenigstens trocken. So. So, das reicht. Put, put, put, put. Put, put, put, put, put, put, put. Komm, komm. Ja, Tom, Junge. Was machst du denn hier im Hühnerstall? Ich wollte nur... Armes Kerlchen, du bist ja ganz pitschenass. Hast dich hier wo vorm Regen verkrochen, was? Ja, ich kam gerade hier vorbei, so zufällig und... Und weil es gerade so doll regnete... Ach, da hättest du doch zu mir in die Küche kommen sollen. Warte, ich will nur eben die Hühner füttern, dann kommst du mit rein. Und ich mach dir eine schöne Tasse heißen Kakao, ja? Oh ja. Na, siehst du. So, ich bin gleich fertig. Sally! Flora! Wo willst du denn hin, Kind? George und ich reiten aus. Zum Mittag sind wir wieder da. Ausreiten? Bei dem Wetter? Ach, das hört gleich wieder auf. Und da hinten wird schon hell. Und Malregen bringt Segen. Bis später, Sally. Na. So was Unvernünftiges. Damit mochte die gute Sally recht haben. Aber seit Ginger nach der Geburt des Fohlens wieder geritten werden konnte, ließen sich die Kinder durch nichts davon abhalten, so oft wie möglich auszureiten. Wenn es regnete, wie jetzt, dann ritten sie eben in den Wald. Unter dem dichten grünen Laubdach der Bäume spürte man kaum noch etwas vom Regen. Nur ab und zu schmuggelte sich ein Tropfen durch die Blätter und versank mit einem kleinen Seufzer in dicken, weichen Moospolstern. Es roch gut hier und es war still. Kaum, dass man den Hufschlag der Pferde vernahm. Schön. Du, ich glaube, es hat aufgehört zu regnen. Ja. Ja, du magst es auch, wenn es so still ist, was, Black Beauty? Klar mag er das. Meine Ginger genießt es auch. Aber nachher werden wir noch ein bisschen springen, damit du wieder in Form kommst, Mutter Ginger. Okay? Davon scheint sie gar nichts zu halten, George. Halt! Beauty! Wo? Ruhig. Ja, ganz ruhig, ist ja Beauty. Gut. Was war das? Ein Schuss? Da hat jemand geschossen. Hier? In unserem Wald? Und ja. Mitten im Mai? Es ist doch schon Zeit. Vielleicht ein Wilderer. Von da kam der Schuss, glaube ich. Vom Ententeich? Mhm. Komm, wir reiten hin und sehen mal nach. Na gut. Los, Beauty. Ginger. Der Ententeich lag ganz versteckt mitten im Wald von Berwick Park. Ein Paradies für Tiere. Denn Sir Gordon hatte verfügt, dass in diesem Teil des Waldes keine Jagden mehr stattfinden sollen. George und Flora führten die Pferde vorsichtig durch verfilztes Unterholz. Sie hatten das Ufer noch nicht erreicht, als plötzlich eine wohlbekannte Stimme sie anrief. Hey, ihr beiden, wohin? John! Du, John? Was machst du Komm denn her, hier? Helft mir! Ja, Moment! Sofort! Was ist denn los? John, das Reh! Ja. Hast du? Tja, ich hab's erschießen müssen. Aber warum? Hier, es saß in der Falle fest. Als ich es fand, war es schon fast verendet. Tja, da habe ich dem armen Tier den Gnadenschuss gegeben. Du hast also geschossen. Und wir dachten schon Wilderer. Das hier ist das Werk eines Wilderers. Oh, wie gemein. Hast du eine Vermutung, wer es gewesen sein könnte, John? Nein. Seit bald 20 Jahren ist es ruhig geblieben in den Wäldern von Berwick Park. Es kann nur ein Fremder gewesen sein, der sich hier neuerdings herumtreiben muss. Oh, wenn ich den erwische. Der Köhler. Na, wie hieß er nochmal? Summerfield. Der Vater vom kleinen Tom? Ja. Der? Nein, nein. Als junger Kerl hat er hier mal gewildert. Aber seit er verheiratet ist und in der alten Köhlerhütte wohnt, hat er kein Gewehr und kein Eisen mehr angefasst. Nee. Für den Summerfield lege ich meine Hand ins Feuer. Mir wird richtig unheimlich. Vielleicht ist der Wilderer noch in der Nähe. Ja, bestimmt nicht, Flora. Nein, sicher nicht. Kommt, helft mir, das Tier aufzuladen. George, fass mal mit an. Ja. Ja. Seid still. Ja. Ich habe was gehört. Was denn? Psst. Da! Ja, da ist was im Gebüsch. Moment, ich sehe mal nach. Ja. Tja, Kinder, seht euch das an. Oh, ein Rehkitz. Oh, ist das niedlich. Oh, es zittert ja, armes Tierchen. Oh, ich fürchte, die tote Ricke, da war seine Mutter. Oh. Dann müssen wir das Kitz mitnehmen und zu Hause großziehen. Tja, ohne Mutter müsste es verhungern. Hoffentlich geht es uns nicht vor Angst ein. Mhm. Na, wir nehmen es erstmal mit. Kommt. Das gab eine Aufregung auf Birdwick Park, als die Kinder und John mit dem verängstigten Rehkitz ankamen. Die gute Sally bereitete gleich eine Flasche mit lauwarmer Milch und Jesse hatte ihr Cembalo im Stich gelassen, um ihren alten Puppenwagen für das Kitz herzurichten. Sie meinte es gut, aber ein lebendiges kleines Waldtier sei keine Puppe, meinte John und überzeugte Jesse davon, dass ein warmes Nestchen im Stall bei den Pferden bestimmt gesünder für das Kitz wäre. Es dauerte keine 2 Wochen, da war aus dem hilflosen, scheuen Kitz ein vertrauter Spielkamerad für Jesse geworden. Sobald die Sonne warm genug schien, sah man sie mit dem kleinen Tollpatsch auf der Wiese herumtoben und nach Schmetterlingen jagen. Komm, hops. Nochmal, hops. Na los, komm, hops. Ach so doch nicht. Das sieht jetzt zu drollig aus, Jesse. Ja. Spielst du wieder Brüderchen und Schwesterchen, Jesse? Sei du doch still, George. Ihr habt ja eure Pferde. Also kümmert euch nicht um meinen Reh. Jesse! Hier bin ich, Sally. Ach, hier seid ihr, Kinder. Sagt mal, hat einer von euch die Eier schon eingesammelt? Nein, wieso? Merkwürdig, weil kein einziges Ei mehr in den Nestern ist. Was? Ganz klar, jemand hat sie geklaut. Ja. Was? Wer sollte denn hier stehlen und ausgerechnet Eier? Das stimmt auch wieder. Ich weiß wer. Der Wilderer. Ja, das ist überhaupt wahr. Der muss es gewesen sein. Den habe ich gar nicht mehr gedacht. Aber wer sollte es sonst getan haben? Ich kann ihn mir genau vorstellen. Ein ausgebrochener Zuchthäusler, der sich hier in den einsamen Wäldern versteckt hält. Oh, wie unheimlich. Und jetzt ist er schon so frech geworden, dass er einfach bei uns im Hühnerstall einbricht. Genau. Na, nur aber Schluss damit, Kinder. Das sind ja fürchterliche Räuberpistolen, die ihr euch da ausdenkt. Wieso? Nein, wirklich, das geht zu weit. Aber so könnte es doch sein. Oh, das Kitz! Jetzt hat es sich erschreckt vor dem blöden Hund da. Hey, hau ab mit deinem Hund! Wieso? Ich darf doch hier gehen! Ach, das ist ja der kleine Tom. Gut, dass du gerade kommst, Junge. Komm her. Ich will dir noch was für deine Mutter mitgeben. Aber lass bloß den Köter da. Ja, ja. Guten Tag. Hier, mein Junge. Diese Medizin nimmst du für deine Mutter mit, ja? Ist gut. Wie geht's ihr denn, Ach, ganz gut, glaube ich. Freust du dich denn auf dein Geschwisterchen? Ach, weiß nicht. Na, warten wir's ab. Komm, ich pack dir die Flasche in deinen Korb. Gib mal her. Nein, nicht in den Korb. Ich nehme sie lieber so mit. Aber warum denn? Ist was Zerbrechliches in dem Korb? Ja, da sind Eier drin. Ach so, na dann nimm die Flasche lieber in die Hand. Die Vorstellung von einem ausgebrochenen Zuchthäusler, der wildernd und eierstehlend die friedliche Gegend um Gut Birdwick Park verunsichern sollte, ließ Flora und George keine Ruhe. Sie waren fest entschlossen, ihm auf die Spur zu kommen und wenn möglich, ihm sein schmutziges Handwerk zu legen. Auf ihren Streifzügen mit Ginger und Black Beauty suchten sie die verborgensten Pfade im Wald nach irgendwelchen Spuren ab. Wer weiß, ob er nicht längst verschwunden ist. Tja, John hat keine weiteren Fallen entdeckt. Und wir auch nicht. Nicht die geringste Spur. Hey, weiter, Beauty! Was ist denn? Na los! Ich weiß nicht, was er hat. Bleibt einfach stehen. Los, Beauty! Los! Er will nicht. Komisch. Er scheint irgendwie alarmiert zu sein. Sieh doch seine Ohren an. Ja. Ach, ich glaube, er ist einfach überempfindlich. Wenn irgendwo Gefahr droht, hätte Ginger doch auch reagieren müssen. Ach, stimmt. Aber eigentlich ja. Ich steige ab und führe ihn ein Stück am Zügel. Dann wird er schon weitergehen. So. Komm, Beauty. Komm. Also entweder macht er auf stur oder... Flora! Flora, was ist? Mein Fuß! Mich trifft der Schlag eine Falle. Warte, Flora, halt still! Nicht bewegen! So. Kannst du den Fuß bewegen? Ja. Probier mal. Ja, es geht schon ganz gut. Ein Glück. Ich kann sogar auftreten. Ach, Gott sei Dank. Gut, dass du die festen Reitstiefel anhattest. Sonst sehe dein Fuß jetzt böse aus. Ach, ich bin ein Idiot. Black Beauty hat die Gefahr sofort gespürt. Weshalb wollte er nicht weitergehen? Ich hätte seine Warnung ernst nehmen sollen. Es ist ja nochmal gut gegangen. Danke, Black Beauty. Ich verspreche dir, deine Warnung nie wieder in den Wind zu schlagen. Du, Flora, das Fangeisen nehmen wir mit. Das ist ein Beweisstück. Jetzt wissen wir wenigstens, dass der Wildtyp noch in dieser Gegend ist. Wir müssen ihn stellen, Flora. Ja. Ihren nächsten Streifzug machten Flora und George ohne die Pferde. Der Wilderer sollte nicht merken, dass sie ihm auf der Spur waren. Diesmal hatten sich die Geschwister den alten, überdachten Anstand hinterm Ententeich vorgenommen. Da ist das alte Ding, ganz verrottet. Seit Vater die Jagd hier verboten hat, ist der Anstand nicht mehr benutzt worden. Hoffentlich, George. Na, werden wir ja gleich sehen. Komm. Nichts zu sehen. Überall das Moos der Jahrhunderte. Sonst nichts. Abwarten. Ich klettere mal rein. Mhm. George! Ja? Hier! Und hier! Und das Mensch, hier! Flora, bist du wahnsinnig! Die Dinger können doch zuschnappen! Stimmt, hast du denn nicht genug von neulich? Oh. Aber sag doch, ist das eine Entdeckung hier? Allerdings. Das ist das Nest. Hier bewahrt er seine Fallen auf und hier muss er kommen, wenn er welche braucht. Komm raus, Flora. Ja. Und was jetzt? Wir lauern ihm auf. Jetzt gleich? Ja, klar. Na los, komm. Wir verstecken uns hinter der Bretterwand auf der anderen Seite. Mhm. Ja. So. Und wenn er uns hier sieht? Kann er nicht. Er muss von der anderen Seite kommen. Oder glaubst du, er kommt durch den Ententeich geschwommen? Nee. Aber wenn er schlau wäre, täte er das. Psst. Ruhe jetzt. Er darf nicht merken, dass jemand hier ist. Mhm. Hörst du? Ja, er pfeift. Er fühlt sich sicher. Kannst du was sehen? Nein, nichts. Aber er ist schon ganz nah. Man hört, dass er Fallen mit sich trägt. Warte, ich versuche mal um die Ecke zu... Nicht! Psst, er ist da! Psst. So, fertig. Was? Das war doch... Du, das ist doch... Tom! Ah, Hilfe! Bleib stehen, Tom! Hey, stehen bleiben! Lass mich! Sag mal, Tom, was machst du denn hier? Bitte, George, ich mach das doch gar nicht. Was? Ich meine, die Fallen, die muss ich... Was sollst du mit den Fallen, Tom? Oh, nun weine doch nicht, Tommy. Erzähl mal, von Anfang an. Na los, nimm dich zusammen. Also, das ist nur, weil meine Mutter doch ein Baby kriegt. Mhm. Und da kann sie ja keine Wäsche mehr waschen für die Leute. Naja. Und deswegen ist nicht mehr genug Geld da. Und? Weiter, Tommy. Da hat mein Vater gesagt... Ich soll... Dein Vater hat dir gesagt, du sollst die Fallen legen. Ist das wahr, Tom? Ja, und das mit den Eiern, das hat er mir auch noch gesagt. Das ist ja eine Geschichte. Was machen wir denn jetzt mit dir? Bitte nichts der Polizei sagen. Ich habe solche Angst. Ich wollte doch gar nichts machen, aber... Du musst keine Angst haben, Tommy. Wir sagen der Polizei schon nichts. Aber meinem Vater müssen wir schon sagen, Tom. Ja? Ja, denn die Fallenstellerei in unserem Wald, das kann doch nicht so weitergehen. Ja. Am besten kommst du gleich mit uns, Tom, und erzählst ihm alles selbst. Nein, ich hab Angst. Ach, nun komm, mein Vater ist kein Untier. Du brauchst keine Angst vor ihm zu haben. Das also war der unheimliche Wilderer, der die Kinder von Birdwick Park in Atem gehalten hatte. Ein kleines Häufchen Elend, mit Namen Tom Summerfield. Sir Gordons Urteil fiel milde aus. Tom musste eigenhändig alle Fallen aus dem Wald entfernen und nach Gut Birtwick Park schaffen. Weiter sollte er jeden Vormittag erscheinen und die Hühner füttern oder andere Aushilfsarbeiten auf dem Gutshof verrichten. Auf diese Weise konnte Tom selbst dazu beitragen, dass es bei den Summerfields nicht an Geld oder Essen mangelte, so lange, bis die Mutter wieder waschen gehen konnte. Dem Vater aber ließ Sir Gordon ausrichten, dass er ihn sofort der Polizei übergeben werde, wenn er den kleinen Tom noch einmal zu derartigen Vergehen anstifte. Als der Winter kam, das Baby bei den Summerfields war längst da, half der kleine Tom trotzdem noch jeden Vormittag auf Gut Birtwick Park aus. Sir Gordon lächelte anerkennend und rief ihn zu sich. Hör mal her, Tommy. Ja, Sir Gordon? Wie wäre es, wenn du jetzt im Winter die Futterstellen für die Tiere im Wald versorgen würdest? Sauber machen, Futter streuen, ausbessern. Ne? Oh, das täte ich schon gern, Sir Gordon. Sehr gern. Schön. Ist doch besser als Fallen stellen, was? Ja. Wo bleibt eigentlich George? Ach, er wird schon kommen. Mhm. Noch ein bisschen Tee, Flora? Mhm, ja. Danke, Sally. Mhm. Vielleicht ist ihm das Fohlen wieder weggelaufen. Und dann dauert es immer seine Zeit, bis er es wieder eingefangen hat. Ach, er ist mit Ginger und mit Blackstar los? Mhm, ja. Und Blackstar braucht ja auch mal auslaufen. Mhm. Und die Koppel ist ihm schon längst zu eng geworden. Und warum bist du nicht mitgeritten, Flora? Ach, du meinst mit Black Beauty? Nein, das geht nicht. Wieso denn nicht? Ginger und Black Beauty waren doch sonst immer ein Herz und eine Seele. Ginger und Black Beauty, ja. Aber wenn Blackstar dabei ist, ist die Hölle los. Wirklich? Du müsstest mal sehen, wie der Kleine auf seinen Vater losgeht, wenn der Ginger zu nahe kommt. Oh, tatsächlich? Das sind ja schon richtige Rivalitätskämpfe zwischen dem Kleinen und dem großen Hengst, oder? Na ja, richtige noch nicht. Aber so fängt's an. Toller Hengst, der kleine Blackstar. Du liebe Zeit, 7 Uhr schon. Und ich muss doch noch ins Dorf. Ach. Geh ruhig, Sally. Wir räumen schon ab. Hm? Ach, das ist aber lieb, Kinder. Ich bin in einer Stunde wieder zurück. Alles gut, Sally. Aber dass George immer noch nicht zurück ist. Es war ein schöner, lauwarmer Sommerabend. Die Mädchen genossen die satte Ruhe, die sich über Gut Birtwick Park ausbreitete. Niemand war da. Die Eltern hatten für ein paar Tage in London zu tun, der alte John half wieder auf einem Nachbargut aus und die gute Sally würde erst später aus dem Dorf zurückkehren. Die Hühner glucksten schläfrig vor sich hin und Black Beauty stand ruhig am Koppelzaun und döste in die Abendsonne. Sieh mal, Black Beauty. Er träumt, aber seine Ohren bleiben immer wachsam. Hm? Siehst du, er hat dich gehört. Jetzt schaut er herüber. Oh, ich hätte richtige Lust auf einen kurzen Ritt. Kommst du mit? Ich? Etwa auf Merrylegs? Ja, nur ganz kurz. Ach nee, ich habe keine Lust. Ich finde es viel schöner, einfach hier zu sitzen. Och, alleine habe ich auch keine Lust. 5, 6, 7, 8, 9. Was, 9 Uhr? Ja. Du musst dich verzählt haben, Jessie. Nein, es waren 9 Schläge. Dann ist Sally ja schon 2 Stunden weg. Und George... Also langsam wird's aber Zeit, findest du nicht? Allerdings, bald wird es dunkel. So lange war er noch nie weg. Ach komm, wir gehen rein. Du, ich will noch ein bisschen Cembalo spielen. Na, diesmal höre ich dir sogar gerne zu, Jessie. Das beruhigt, nicht wahr? Die Sonne war untergegangen, aber es war noch hell. Draußen begannen die Grillen vereinzelt ihr abendliches Konzert. Fast durchsichtige Nebel hoben sich wie Elfenschleier aus den feuchten Wiesen. Und weit hinter der Koppel, wo Black Beauty immer noch döste, erschien ein sehr großer, blasser Mond. Die Mädchen wurden unruhig. Im Haus war es schon so dämmerig, dass Jessie kaum noch ihre Noten vom Blatt lesen konnte. du, also Flora, mir wird's jetzt allmählich unheimlich. Wo bleiben die denn alle? George weg, Sally weg. Ich find's auch nicht komisch. Sally wird sich wie üblich im Dorf verklönt haben, aber George, ich weiß nicht. Ihm ist bestimmt was passiert. Glaubst du? Na, was denn sonst? Ob er sich verirrt hat? Das glaube ich nicht. Der kennt den Wald genauso gut wie wir. Ich glaub's ja auch nicht. Was meinst du, Jesse? Sollen wir ihm nicht entgegenreiten? Das ist auf alle Fälle besser, als hier herumzuhocken. Na, du hast recht. Ich kann hier Merrylegs nehmen. Gut. Du nimmst das Pony und ich sattle Black Beauty. Komm. Aber wir reiten ganz langsam, ja? Es ist schon dämmerig. Da können wir eh nur Schritt reiten. Na, umso besser. Komm, bevor es ganz dunkel wird. Flora und Jesse machten sich auf den Weg. Für Sally hatten sie einen Zettel mit einer Nachricht hinterlassen. Langsam ging es durch den Wald. Tiefe Schatten krochen aus den niedrigen Büschen, aber der Wald war den beiden Mädchen so vertraut, dass sie auch im Dunkeln gar keine Angst hatten. Sieh mal, der Mond. Ja, schön, nicht? Hast du eine Ahnung, in welche Richtung George geritten sein könnte? Mm-mm. Aber ich glaube, Black Beauty weiß genau, worum es geht. Meinst du? Er hat bestimmt auch gemerkt, dass Ginger und sein Sohn nicht zur gewohnten Zeit bei ihm auf der Koppel standen. Du meinst, Black Beauty findet Gingers Spur? Weiß ich nicht. Ich verlasse mich einfach auf ihn. Beauty! Was ist denn? Ah, haut ab! Ich kann ihn nicht halten! Flora, warte! Ich kann nicht! Los, Merrylegs, hinterher! So schnell du kannst! Black Beauty hatte urplötzlich eine Wendung nach rechts gemacht und war losgaloppiert. Quer durch den Wald, ohne sich um Wege zu kümmern. Flora hätte ihn niemals aufhalten können, und so ließ sie ihn laufen, bis sie den Waldrand erreichten und der Hengst mit einem Ruck stehen blieb. Hier ging es nicht weiter, denn hier begann das Moor. In der Dunkelheit konnte man es von einer harmlosen Wiese kaum unterscheiden, aber Black Beauty spürte die verborgene Gefahr. Flora fröstelte. Hinter ihr im nahen Wald rumorte es heimlich und vertraut, aber das Moor vor ihr schwieg unheimlich, als ob es etwas zu verbergen hätte. Ach, wenn Jessie sich jetzt auch noch verirrt hat. Ach, Beauty, wo hast du uns bloß hingeführt? Flora! Flora! Jessie! Jessie, hier! Hierher! Ich komme! Hierher! Hier bin ich! Ja! Ach, endlich! Ich dachte schon, wir hätten uns verloren. Und ich dachte, du hättest dich auch noch verirrt. Ach, braver kleiner Merrylegs. Bist viel klüger, als du aussiehst. Sag mal, wo sind wir hier eigentlich? Am Moor. Am Moor? Ungefähr da, wo die Torfstiche anfangen, glaube ich. Oh, schöne Bescherung. Was sollen wir denn hier? Ich weiß auch nicht. Aber Black Beauty ist ganz zielstrebig genau bis hier hingelaufen. Und wenn es bloß nicht so finster wäre. Und glaubst du, dass George und Ginger da im Moor... Warum sollte Beauty hierher gelaufen sein, wenn nicht... Oh, furchtbar. Flora, was sollen wir denn jetzt machen? Komm, Jessie, wir rufen ihn. So laut wir können. Wenn George da draußen im Moor ist, muss er uns hören. Ja, aber wenn er uns gar nicht mehr hören kann... Oh, Jessie, los! George! Nochmal... George! Nichts. George! Hörst du uns? Beauty! Hab ich mich erschrocken. Mach doch nicht so einen Krach, du blödes Vieh. Sei still, Jessie. Beauty muss etwas gehört haben. Er hat feinere Ohren als wir. Meinst du? Psst. Hallo! Da! Was? Ruhig. Jetzt habe ich es genau gehört. Das war Ginger. Ja, und George. Aber sie müssen unheimlich weit weg sein. Aber vielleicht auch nicht. Im Nebel hört sich alles weit weg an. Aus welcher Richtung hat er gerufen? Von da, aus dem Moor. Ja, ja. Ich meine, von wo genau? Mehr rechts oder mehr links oder woher? Ich glaube von... Nee, vielleicht auch von da. Ich weiß es nicht genau. Wir rufen noch einmal. Ja, los, mit unserem Indianergeheul. Dann weiß er, dass wir es sind. Nicht weg. Es kommt von da. Ja, hast du verstanden, was er gerufen hat? Ich glaube, es war, kommt her, ich kann nicht weg. Oh Gott, Dann ist er vielleicht schon bis zum Hals versunken. Ach, hör auf, Jessie. Nimm dich zusammen. Wenn wir jetzt nicht ruhig Blut bewahren. Was sollen wir denn tun? Wir gehen zu George. Was denn sonst? Ins Moor? Da müssen wir wohl. Hast du zufällig eine Lampe mit oder sowas? Nee, woher auch? Ach, warte mal. Du, es kann sein, dass in Marilecks Satteltasche eine ist. Schnell, sieh nach. Moment. Ja? Ja, eine Taschenlampe. Und sie funktioniert sogar. Na, wenigstens etwas. Gib mal her. Hier. Willst du Blinkzeichen geben? Ja. Wenn George sieht, wo wir sind, findet er vielleicht allein heraus. Also, an, aus, an, aus. Hier bin ich, kommt her! Hier bin ich, kommt her, hat er gerufen. Also los, mit der Lampe werden wir schon einen Weg durchs Moor finden. Leuchte doch mal. Ja, warte doch. Ah, hier ist es fest. Nicht da. Oh, pass auf. Und Flora, da. Siehst du? Oh ja. Das sind sie. Hey, George, wir kommen. Ach, renn doch nicht so, Flora. Ach, Mist. Ausgerutscht. Wie Gitter. Alles voll Modder. Ach, was rennst du denn auch so? Wo ist die Lampe? Die ist mir aus der Hand gefallen. Ach, das noch. Halt. Hier, ich hab sie. Was ist? Seid ihr eingebrochen? Nein, nur ausgerutscht. Wir sind gleich da. Komm, Flora, hier scheint alles fest zu sein. Ja, eine richtige Festlandinsel. Aber das kann täuschen. Vorsicht. George! Jessie! Ja, George! Ach, Gott sei Dank, dass ihr hier gefunden habt. War es schlimm? Ach, es ging. Wir hatten ja die Lampe. Aber unheimlich war es schon. Das glaube ich. Was ist denn überhaupt los? Du bist ja gar nicht eingesunken. Na, ich nicht. Aber Ginger, ach, du da. Lieber Himmel. Sie steckt ja bis über die Fersen im Schlamm. Mhm. Und wo ist Blackstar? Da hinten. Ich habe ihn an der Birke festgebunden, damit er nicht auch noch in das Loch hineinfällt. Und wie ist Ginger da hineingeraten? Ach, das erzähle ich euch später. Oh. Erst müssen wir ihr helfen, da rauszukommen. Sie ist schon ganz gelähmt vor Angst. Arme Ginger. Aber wie denn? Wir können sie da nicht rausziehen. Nein, wir sind zu schwach. Aber Black Beauty kann es. Und wenn er auch noch einsinkt? Das ist doch der reinste Wahnsinn. Wie sollen wir Black Beauty denn überhaupt hierher bringen? Ja, eben. Es gibt von hier aus einen festen Weg bis zum Wald. Mhm. Da, an der Birke vorbei, immer längs dem Torfgraben. Mensch, das sagst du jetzt? Und wir krauchen unter Lebensgefahr durch die Sümpfe. Ja. Ich wusste doch nicht mal, ob ihr mich überhaupt hört. Und als ich dann eure Taschenlampe sah, da wart ihr schon mittendrin. Aber warum bist du denn nicht zu uns gekommen? Ja, wollte ich ja, aber es ging nicht, wegen Ginger. Ich brauchte nur ein paar Schritte von ihr wegzugehen. Schon fing sie an, wie eine Wilde zu stampfen und zu ziehen. Na ja, weil sie mit wollte, ja, ist genau. Doch klar. Sie wollte sich befreien. Tja, und grub sich dabei immer tiefer ein. Mhm. Und wenn ich gegangen wäre, dann wird sie jetzt wahrscheinlich bis zum Hals im Sumpf stecken. George, du gehst jetzt mit Jessie zurück und holst Black Beauty. Mhm. Ich bleibe hier bei Ginger. Okay. Sollen wir nicht auch Marilex hier bringen? Nein, Beauty und Marilex würden einander nur stören. So. Beauty muss es allein schaffen. Mhm. Komm, George. Hast du die Lampe, Jessie? Ja. Aber bring Marilex Zaumzeug mit, auch den Schweifriemen, ja? Okay. Und dann halte ich wacker, Flora. Und du auch, Ginger. Gleich holen wir dich heraus. Ginger hob den Kopf, als wollte sie fragen, ist das wirklich wahr? Und blieb auch ganz ruhig stehen, als George und Jessie auf dem festen Weg am Torfgraben entlang in Richtung Wald davongingen. Wenig später waren sie zurück, mit Black Beauty und einem Bündel Riemen und Leinen. Die Rettungsaktion konnte beginnen. Flora und George schnallten Marilex Zaumzeug so geschickt um Gingers gewaltigen Brustkorb, dass die Stute bald wie ein gut verschnürtes Postpaket mit Trageschnur aussah. Die Trageschnur, einer von Marilex Zügeln, wurde Black Beauty so um Hals und Schultern geschlungen, dass er sich nicht die Luft abpressen konnte, wenn er daran zog. Endlich war es soweit. Black Beauty stand vollkommen ruhig am äußersten Rand der Festlandinsel. Ginger etwas tiefer, aber knapp hinter ihm, in einem schwärzlich glänzenden Morasttümpel. Als Flora ihrem Pferd leise einen Befehl zurief, schien Black Beauty für einen kurzen Moment größer und kompakter zu werden. Dann stemmte er sich mit den Hinterbeinen in den Boden und zog. Ein einziger, gewaltiger Ruck nach vorn. Und zieh! Los! Geschafft! Tatsächlich geschafft! Ach, Ginger ist oben. Bravo, Black Beauty. Bravo, Ginger. Hast wunderbar mitgeholfen. Ist alles in Ordnung bei ihr? Nichts gebrochen? Ja. Keine Zerrung? Scheint alles in Ordnung zu sein. Nur schmutzige Füße hat sie. Kein Wunder bei dem Schlammbad. Ja, Beauty, wir kommen. Los, Black Beauty hat zum Aufbruch gewirrt. Ach, recht hat er. Und geh du an den Anfang, Flora. Ich komme mit Ginger hinterher. Nee, vergiss das Fohlen nicht. Ach, Gott. Keine Sorge. Ginger wartet nur darauf, zu ihrem kleinen Blackstar zurückzukommen. Ich kann sie kaum noch halten. Wenn es nicht bald losgeht, dann bricht sie mir wieder aus. Los, Beauty, nach Hause. Der Mond stand hoch und glänzend weiß im nachtklaren Himmel, als Black Beauty, Ginger und Blackstar endlich wieder auf ihrer Koppel standen. Ginger hatte ihren schönen Kopf mit der hellen Mähne über Black Beautys tiefschwarz glänzenden Hals gelegt. Und Blackstar schien kein bisschen eifersüchtig zu sein. Liebevoll beknabberte er die kupfern schimmernde Flanke seiner Mutter. Dann tat er sich zu ihren noch immer morastverkrusteten Füßen nieder und schlief ein. Die Eltern schliefen im Stehen, mit immer wachsamen Ohren. Die Kinder von Birdwick Park aber konnten noch lange keinen Schlaf finden. Das Abenteuer im Moor hielt sie wach, denn jede Einzelheit musste noch einmal besprochen werden. Ich weiß immer noch nicht, wie Ginger überhaupt in das Sumpfloch hineingeraten konnte. Ich auch nicht. Der Torfgrabenweg war doch breit genug. Oder bist du etwa freiwillig ins Moor geritten, George? Ach, du spinnst wohl. Nein. Wenn dieses kleine, unberechenbare Biest vom Blackstar nicht plötzlich vor einem flüchtenden Reh querfeldein davongestoben wäre, dann hätte Ginger niemals auch nur einen Schritt ins Moor getan. Aber als ihr Fohlen, dumm und unerfahren wie es ist, in die Sümpfe hopste, da war sie natürlich hinterher. Wie eine Furie, sage ich euch. Kann ich mir vorstellen. Wenn sie Blackstar in Gefahr sieht, ist Ginger nicht mehr zu halten. Wenn sie nicht im letzten Moment eingeholt hätte, dann wäre ihr Sohn auch im Tümpel gelandet. Wieso? Na, der Torfgrabenweg ist eine Sackgasse. Ach so? Ja. Ja, er endet auf der kleinen Festlandinsel, wo die Birke steht. Rundherum sieht's genauso aus wie in dem Loch, in dem Ginger ihr Fußbad genommen hat. Oh, gut, dass du es erst jetzt sagst, George. Mich schaudert es noch nachträglich. Oh, Mensch, die arme Ginger. Todesängste muss sie ausgestanden haben. Ob sie ihrem Sohn das jemals verzeihen wird? Wieso? Das Fohlen konnte doch auch nichts dafür. Es konnte doch nicht wissen, wie gefährlich das Moor ist. Ja, eben. Und auf den ersten Blick sieht es ja nicht anders als eine Wiese aus. Naja, das war auf jeden Fall eine lebenswichtige Erfahrung für Blackstar. Eins kann ich euch sagen. Blackstar wird ein Teufel. Oh, Kraft und Intelligenz von Black Beauty, Mut und Geschwindigkeit von Ginger. Die Schönheit nicht zu vergessen. Die hat er von allen beiden. Erst als der Mond wieder blass geworden war und allmählich in der Morgendämmerung verlosch, fielen auch den Kindern die Augen zu. Sie schliefen lange und schliefen noch, als über Birdwick Park schon längst ein neuer Tag erwacht war.